Mitch Ryder in The Detroit Wheels 1966 mit einer Coverversion von Shaky Tail Feather. Und davor sang Del Shannon Do You Wanna Dance 1964. Im Original ist die Nummer von Bobby Freeman. Um Musik aus Detroit und aus anderen Städten des Staates Michigan geht's heute Nacht hier im Soundcheck vom Deutschlandfunk. Del Shannon kam aus Grand Rapids, einer Stadt, die etwa 120 Meilen nordwestlich von Detroit liegt. Ein Produzententeam aus Detroit nahm ihn unter Vertrag und überforderte den Musiker, keine neue Geschichte. Auch Mitch Ryder kann davon wahrscheinlich mehr als ein Lied singen. Sein Manager entfremdete ihn von seiner Begleitband, den Detroit Wheels. Ryder ließ sich Ende der 60er Jahre darauf ein, statt Blue-Eyed Soul und Rhythm and Blues Las Vegas-kompatibles Material zu singen. Eine der Folgen waren reichlich Schulden bei seinem Manager, trotz der Millionen verkauften Hitsingles wie Shake a Tail Feather. Bekanntlich hat William Levis alias Mitch Ryder diverse Karrierelöcher überlebt, gerade weil er zusammen mit seinem langjährigen Gitarristen Joe Goots und der ostdeutschen Band Engerling hierzulande auf Tour. Herauskommt dabei noch immer energetischer Rock from Detroit, wie es auf dem Plakat heißt. Und der Mann kann einfach singen. Mehr von Mitch Ryder in der zweiten Soundcheck-Stunde ab 2.05 Uhr. Weit weniger bekannt als Mitch Ryder in The Detroit Wheels ist die nächste Band. Sie trägt den wunderbaren Namen Unrelated Segments, zu Deutsch etwa die losen oder unverbundenen Einzelteile. Wann genau diese Single der Unrelated Segments erschien, verrät leider auch Dirk Rosemonds exzellenter Artikel über Bands aus dem Raum Michigan nicht. Irgendwann zwischen 1965 und 1967 kann man aber annehmen.